Hallo, wir von Bessel hoffen, dass Sie die Predigt mächtig segnet. Lassen Sie es uns wissen. Öffnen Sie bitte Ihre Bibeln in Römer Kapitel 12. Dort werden wir beginnen. Ich werde über ein Thema sprechen, über das ich immer und immer wieder spreche. Und manchmal frage ich mich, ob ich nicht vielleicht um meinetwillen über diese Dinge spreche und sie nur zufällig im Raum sind. Ich denke, das könnte der Fall sein. Aber ich werde noch einmal über den erneuerten Verstand sprechen. Hoffentlich aus einem etwas anderen Blickwinkel. Der Verstand ist ein Schlachtfeld, wir wissen das. Aber das hier ist ein Teil unserer Herausforderung. Wir wissen, dass wir ohne ihn nichts tun können. Wir wissen, dass wir ohne ihn nichts tun können. Unser Problem ist, dass wir gelernt haben, nichts mit ihm zu tun. In Apostelgeschichte 10, 38 heißt es, Jesus ging umher und tat wohl und heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Wenn Gott mit jemandem ist, ist zu erwarten, dass sich das Unmögliche beugt. Der erneuerte Verstand ist ein wichtiger Teil dieser Reise. Epheser 6 gibt uns ein metaphorisches Bild einer Waffenrüstung und wie sie das Leben eines Gläubigen schützt. Da gibt es den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit und es gibt auch ein Schild des Glaubens. Und dieser Schild des Glaubens soll die feurigen Pfeile des Feindes abfangen und auslöschen. Stellen Sie sich das bildlich vor. Ein Soldat, der ein Schild hochhält, soll die feurigen Pfeile aufhalten, mit denen der Feind ihn durchbohren will. Glaube absorbiert die illegalen Gedanken und Suggestionen des Feindes. Wenn ein Pfeil an unserem Schild, an unserem Glauben vorbeikommt und uns tatsächlich verwundet, gibt es ein zweites Werkzeug, das Gott uns gegeben hat. Das Schwert des Geistes ist kein langes Schwert für einen Schwertkampf wie in den drei Musketieren oder so etwas. So ein Schwert ist es nicht. In der Originalsprache ist es tatsächlich eher ein 45 cm Dolch. Vielleicht wurde er für den Nahkampf benutzt. Aber mit Sicherheit, wenn ein Pfeil am Schild des Glaubens vorbeikommt, ist es dieses Schwert, dieses Wort, das die Lüge ausgräbt. Es ist wichtig, dass wir die Lügen, die auf uns zukommen, identifizieren. Aber es ist ebenso wichtig, dass wir die Wahrheit erkennen, die sie ersetzen soll. Auf die Wahrheit soll nicht nur ein flüchtiger Blick geworfen werden bei der täglichen Bibellese. Sie muss auswendig gelernt werden, gebetet werden, meditiert werden. Die Lügen des Feindes kämpfen immer gegen unsere Identität in Christus an. Und ich werde versuchen, Ihnen das in einem Moment zu zeigen. Jede Lüge, die der Feind Ihnen je aufgetischt hat, Ihnen je entgegengeschleudert hat, existiert, um gegen das zu kämpfen, was Sie über Gott wissen. Und wenn wir uns mit Lügen beschäftigen, schaffen wir tatsächlich eine Arena, in der die Gedanken des Feindes gegen den Sinn Christi kämpfen können. Nun, der Teufel kann seinen Feind nie besiegen, also führen Sie diesen Gedanken bitte nicht weiter, als ich beabsichtige. Aber wir schaffen eine Arena, in der in dem Moment, wenn wir uns mit den Gedanken des Feindes beschäftigen, diese Gedanken gegen das kämpfen, was wir über Gott wissen und es tatsächlich untergraben können. Ich sage damit nicht, dass der Feind jemals Macht über den Herrn hat. Niemals. Aber was ich sage ist, dass es eine Zeitphase gibt, in der das, was wir denken und entscheiden, tatsächlich einen Einfluss auf das von Gott gewünschte Ergebnis hat. Markus 7 ist ein irgendwie beängstigendes Beispiel, wo der Autor des Evangeliums Jesus zitiert, der sagt, Damit setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft durch eure Überlieferung. Was ist mächtiger als das Wort Gottes? Nichts. Es ist das Mächtigste im ganzen Universum. Und doch dürfen Sie und ich wählen. Mit dem, worüber wir meditieren, worüber wir nachdenken, ermächtigen wir. Und wenn Sie eine Lüge ermächtigen, ermächtigen Sie den Lügner. Wenn Sie eine Lüge glauben, ermächtigen Sie den Lügner. Es ist also möglich, dass ich in diesem Moment, in diesem Raum in der Zeit, durch Überlieferung, durch deplatzierte religiöse Werte, die nicht auf dem Sinn Christi beruhen, die Macht des Wortes Gottes tatsächlich untergraben kann. Er sagt, ihr setzt das Wort Gottes außer Kraft. Die Wahrheit hat den gesamten Himmel hinter sich. Eine Lüge hat nichts hinter sich, außer minderwertiger dämonischer Kräfte. Aber in dem Moment, in dem mir eine Lüge suggeriert wird, kann ich aufgrund der Autorität, die ich in Christus habe, die Lüge ermächtigen, das Wort des Herrn über meinem Leben zu untergraben. Das war ein guter Punkt, Bill. Versuch es einfach weiter. Gib nicht auf. Glaube absorbiert und löscht Lügen aus. Glaube ist im Wort Gottes verankert und entdeckt das Wesen Gottes. Jede Lüge soll unsere Stellung in Christus untergraben, unser Selbstwertgefühl, unseren Sinn für Design und Bestimmung. Lassen Sie uns jetzt in diese Stelle aus Römer 12 einsteigen. Haben Sie Ihre Bibeln? Lassen Sie mich sie sehen. In Ordnung. Das passt. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Dieser dritte Vers fasziniert mich, denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ich möchte nahelegen, dass Ihre Gedanken, die im Glauben verankert sind, größer sind als die, die Sie sich selbst vorstellen könnten. Ihre Gedanken, die Ausdruck authentischen Glaubens sind, sind größer als Ihre wildeste Vorstellung. Aber der Unterschied ist, dass Gedanken entweder im Glauben oder in der Realität verankert sind. Was Ihrer Vorstellungskraft entspringt, muss gestärkt und beibehalten werden. Ich kenne Menschen, die dafür leben, ihr Selbstwertgefühl zu schützen. Sie können keine Korrektur annehmen, weil jedes bisschen Korrektur eine Bedrohung für ihr Selbstwertgefühl darstellt. Sie sehen das bei Saul und David. Als die Frauen anfingen zu singen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Jeder gute Leiter, der sich seiner eigenen Identität sicher ist, wird ermutigt durch die, die er befähigt hat, erfolgreich zu sein. Aber wenn sie leben, um ihre eigene Identität zu schützen, dann wird sie von nichts anderem als Krücken und Fälschungen aufrechterhalten. Und deshalb werden wir anfällig für Unsicherheit und Eifersucht, wenn wir nicht verstehen, wer wir nach Jesu Aussage tatsächlich sind. Jeder, der entdeckt, zu was für eine Person Gott ihn geschaffen hat, wird nie jemand anderes sein wollen. Es ist die Person, zu der Gott uns gemacht hat, die wichtig ist. Das ist ein so kritischer Bereich, dass Jesus verbal angegriffen wurde, wenn Sie so wollen, versucht wurde in Lukas 4, als Satan in der Wüste während seinem 40-tägigen Fasten zu ihm kam und ihm die Frage stellte, wenn du Gottes Sohn bist. Das Erste, was er ansprach, war Identität. Der Kampf um Identität ist kulturell von so großer Bedeutung, dass er zu einer Epidemie geworden ist. Der Verlust von Identitätsbewusstsein ist eine Pandemie, die ansteckend ist. Menschen, die Lügen glauben, inspirieren andere Menschen, dieselben Lügen zu glauben, nur um dieses falsche Identitätsbewusstsein zu schützen. Wenn Sie eine Lüge glauben, müssen Sie sie mit weiteren Lügen füttern, um sie zu schützen. Echter Glaube ist kein Ausdruck von Entschlossenheit, sondern das Resultat von Hingabe. Sie können sich nicht durch Entschlossenheit einen Weg in großen Glauben bahnen, aber Sie können sich durch Hingabe einen Weg in großen Glauben bahnen, weil Sie ein Gläubiger sind. Und Gläubige glauben als Teil ihrer Natur. In Römer 12,2 heißt es also, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gut, wohlgefällig, vollkommen. Vor Jahren habe ich jemanden sagen hören, ich will nicht den vollkommenen Willen Gottes tun, ich will den wohlgefälligen Willen Gottes tun. Das ist einfach nur absolut dumm. Das sind nicht drei Begriffe, die drei verschiedene Ausdrücke des Willens Gottes beschreiben. Wenn Sie das je denken sollten, ohrfeigen Sie sich einfach, bis Sie anfangen, richtig zu denken. Drei Wörter, die dasselbe beschreiben. Gut, wohlgefällig, vollkommen. Der erneuerte Verstand, so wie ich es verstehe, hilft uns bei drei grundlegenden Dingen. Erstens, der erneuerte Verstand befähigt uns, das Übernatürliche herbeizuführen. Lassen Sie mich erklären, wie. Es heißt, dass wir durch die Transformation unseres Verstandes prüfen oder beweisen, was der Wille Gottes ist. Die beste Definition des Willens Gottes finden wir in dem Gebet, das Jesus seine Jünger lehrte. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was ist der Wille Gottes? Wie im Himmel, so auf Erden. Was macht das möglich? Der erneuerte Verstand. Glaube kommt nicht aus dem Verstand, das wissen wir. Glaube kommt aus dem Herzen. Aber der erneuerte Verstand ist wie die Ufer eines Flusses. Er schafft den Kontext, in dem der Glaube fließen kann. Der erneuerte Verstand wird immer mit dem Glauben zusammenarbeiten. Glaube sieht. Glaube nimmt wahr. Und der erneuerte Verstand wird immer in der Wahrnehmung dessen funktionieren, was der Glaube sieht, und mit genau dem zusammenarbeiten, was Gott designt hat. Also erstens, der erneuerte Verstand ermöglicht oder gibt Anlass für das Übernatürliche. Sie wissen, dass Ihr Verstand erneuert ist, wenn das Unmögliche logisch erscheint. Uns steht eine Logik zur Verfügung, die kein Hype ist. Sie ist nicht schweißtreibend. Sie beruht nicht auf menschlicher Anstrengung. Sie ist der Sinn Christi, wie er in der Schrift offenbart wird, Seite für Seite für Seite. Und der erneuerte Verstand verankert sich in dem, was Gott gesagt hat, vor jeder anderen Stimme. Die Bibel sagt, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner. Wenn ich mehr Zeit damit verbringe, Input aus den Mainstream-Medien zu erhalten, als aus dem Wort Gottes, dann ist meine Depression selbst auferlegt. Wenn ich eine Lüge glaube, wenn ich eine Lüge annehme, kreiere ich einen Ort, an dem dieser Same keimen kann. Durch Nachdenken und mein Bekenntnis gieße ich diesen Samen, bis er in meiner Persönlichkeit Wurzeln schlägt und sich auf die Art und Weise auswirkt, wie ich Menschen beeinflusse. Diese Art Lüge wird nur durch Buße beseitigt. Wir wissen, dass Buße bedeutet, seine Denkweise zu ändern. Aber der Teil, den ich nicht immer betone, von dem ich mir aber vornehme, ihn von nun an zu betonen, ist, dass die Schrift sagt, Gott gewollte Betrübnis wirkt Buße. Buße ist keine mentale Übung. Sie ist nicht Geist über Materie. Sie ist nicht, ich entscheide mich einfach anders darüber zu denken. Sie ist anders als das. Sie kommt von einem Ort tiefer Betrübnis. Sagen wir, dass Sie Gedanken von Selbstzweifeln hegen. Es ist leicht, die Suggestion des Teufels hinsichtlich Unmoral, Stehlen, Lügen und dergleichen zu erkennen. Sie sind leicht zu finden. Das ist der Teufel in einem roten Gummianzug, leicht zu erkennen. Schwierig wird es, wenn er wie Jesus aussieht. Die Schrift sagt, dass er als Engel des Lichts kommt. Wenn er mit einer Suggestion daherkommt, die in Wahrheit Selbstzweifel ist, aber weil sie mit einem Gefühl von Demut verbunden ist, wird sie von Gläubigen angenommen. Selbstfokussierung im Namen von Demut ist nichts anderes als stiller Stolz. Das Problem ist Ich-Bezogenheit. Wenn ich diese Lüge annehme, sagen wir einfach von Selbstzweifel, wenn Gott gesagt hat, dass ich dies tun werde und ich in diese Richtung gehen muss, um den Herrn zu gehorchen, und ich voller Selbstzweifel bin, ich glaube nicht, dass ich das tun kann, ich habe nicht diese Persönlichkeit, ich habe nicht diese Begabung, ich habe nicht die richtige Ausbildung. Diese Art Selbstzweifel mündet tatsächlich in einer Lüge, weil sie dem widerspricht, was Gott gesagt hat. Und weil ich denke, nun, ich denke nicht zu hoch von mir, falle ich auf die Lüge herein, dass das Demut ist. Aber es ist keine Demut, sondern Arroganz und Stolz, weil es gegen das ankämpft, was Gott gesagt hat. Diese Art Sünde, der wir alle schon auf den Leim gegangen sind, hier, wird nur durch Buße entwurzelt. Und das sieht so aus. Vater, ich habe mich entschieden, das Gegenteil von dem zu glauben, was du gesagt hast. Bitte vergib mir. Gottgewollte Betrübnis versetzt uns in die Lage, unsere Perspektive auf die Realität zu verändern. Sie ist es, die Buße hervorbringt. Ich sehe die Lüge als das, was sie ist. Etwas später heißt es in der Schrift, wir nehmen diese Lügengebäude und zerstören sie. Es ist tatsächlich ein gewaltsamer Akt. Es ist nicht etwas, dem wir einfach nur passiv widerstehen und grünere Weiden aufsuchen. Es muss ein Eingeständnis geben. Der Feind hat mit dieser Lüge gegen meine Seele gekämpft und er wird nicht erfolgreich sein. Ich ergreife das, was sich in meinem Herzen und Verstand gegen die Erkenntnis Gottes erhoben hat und zerstöre es gewaltsam. Ich gestehe ein, was es ist und sage, Gott, das wird sich nicht länger auf mein Leben auswirken. Ich weigere mich zu erlauben, dass sich wegen dieser Lüge Wurzeln in das schlagen, wozu du mich gemacht hast. Gottgewollte Betrübnis bewirkt die Veränderung. Also das Erste, was der erneuerte Verstand für uns tut, ist, dass er uns dafür positioniert, mit Gott zusammenzuarbeiten, um zu erleben, wie sich die Unmöglichkeiten des Lebens vor dem Namen Jesus beugen. Das Zweite, was er tut, ist, dass er uns mit einem wahren, gottgegebenen Selbstwertgefühl verbindet, was essentiell ist. Selbstwertgefühl, das aus unserer eigenen Disziplin heraus ersonnen wurde, Aber wissen Sie, es stört mich nicht. Ich wünschte tatsächlich, mehr Leute würden das tun. Simulieren Sie es einfach, wenn Sie müssen. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn Sie mich einfach anlügen würden. Streichen Sie diesen letzten Teil. Das war unnötig. Unnecessary parentheses. Aber biblisches Selbstwertgefühl bedeutet zu sehen, was er sieht, zu sagen, was er sagt, sein Wort vor allem anderen in ihrem Leben zu glauben. Der Krieg gegen Identität ist so gewaltig und bedeutsam. Er ist es, der hinter der absoluten Zerstörung des Konzepts von Vaterschaft steckt. Ich meine damit in keinster Weise, dass eine alleinerziehende Mutter ihren Kindern keine Identität vermitteln und übertragen kann. Es ist nur so, dass ein solcher Krieg um Identität tobt. Das ist der springende Punkt. Und leider bleibt das, was da draußen passiert, nicht da draußen. Manchmal kommt das, was da draußen passiert, hier rein. Wenn Sie denselben Kampf kämpfen, den Ihr ungläubiger Nachbar kämpft, mit denselben Mitteln, mit denen er kämpft, werden Sie das gleiche Ergebnis erzielen wie er. Ungeachtet der Tatsache, dass Sie die Ewigkeit mit Jesus verbringen werden. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Sie sind tatsächlich göttlich designt, um gut in Ihre Hand zu passen. Göttlich designt, um von jeder einzelnen Person in diesem Raum und online ergriffen zu werden. Es ist kein schlecht angepasstes Schwert, sondern ein Schwert, das perfekt an Ihr Design, an Ihre Bestimmung angepasst ist. Und mit dem, was Gott über Sie gesagt hat, ist es Ihnen möglich, jede Lüge, die Ihnen entgegengeschleudert wird, vollständig auszurotten. Paulus sagte zu Timotheus: Kämpfe den Kampf gegen dich gemäß den prophetischen Worten, die über dich gesprochen wurden. Nimm das Wort des Herrn und kämpfe deinen Kampf. Ihre Bestimmung liegt auf der anderen Seite eines Kampfes. Also nehmen Sie Gottes Wort und gelangen Sie dorthin. Tun Sie, was auch immer Sie tun müssen, um dorthin zu gelangen. Das ist sein Design, das ist Ihre Bestimmung. Nehmen Sie dieses Wort, um dorthin zu gelangen. Und ein Teil davon, was wir tun, ist diese Wahrnehmung von Selbstwert und Bestimmung. Wir arbeiten nicht an unserem Selbstwertgefühl, damit wir uns wohler in unserer Haut fühlen. Das ist eine ekelerregende Schlussfolgerung. Ich sollte das besser ausdrücken. Es ist eine Schlussfolgerung, die besser sein könnte. Wie ist das? Dan, war das okay? Es war eine freundliche und sanfte Art zu sagen, tun Sie das nicht, das ist dumm. Was ist der Sinn Ihres Selbstwertgefühls? Ihr Selbstwertgefühl ist in Gottes Wesen verankert. Sie finden nicht heraus, wer Sie sind, bis Sie herausfinden, wer er ist. Selbstwertgefühl ist unser Vertrauen in das Design. Was bedeutet, dass wir unserem Designer automatisch treu ergeben sind. In Ordnung. Das ist gut rübergekommen. Gehen wir zu 2. Korinther, Kapitel 10. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Ich habe diese Woche zu einigen unserer Studenten über dieses Kapitel gesprochen. Ich will nicht sagen, dass mich dieser Vers verfolgt. Aber er verfolgt mich. Er folgt mir einfach überall hin. Ich kann ihn nicht abschütteln und würde es auch nicht wollen. Ich habe den Eindruck, dass das hier eine Jetzt-Schriftstelle ist, die uns hilft, die Stunde, in der wir leben, besser zu verstehen. Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Stellen Sie sich mit mir eine Festung vor. Wenn wir in biblischen Zeiten leben würden, dann würden wir Städte sehen, die aus riesigen behauenen Steinen gebaut sind. Und jede Mauer wäre aus diesen verschiedenen Steinen gebaut worden. Im Inneren würden sich Häuser oder Schlösser oder was auch immer befinden. Wenn Sie aus Europa kommen, dort gibt es diese wunderschönen Schlösser. Ein Stein ist keine Festung. Ein Stein kreiert keine Wohnstätte. Aber wiederholte, miteinander verbundene Steine bauen letztendlich einen Ort, an dem sich der Feind unerkannt verstecken kann. Was sind diese Steine? Das sind unrechtmäßige Gedanken. Und wenn ich einen unrechtmäßigen Gedanken annehme, den der Feind über mein Leben suggeriert hat, und bei ihm verweile, über ihn meditiere, was mache ich dann? Ich baue eine Behausung für den Feind, in der er unerkannt wohnen kann. Der Feind versteckt sich im Inneren dieses Schlosses, dieses Gebäudes. Wir können ihn nicht sehen. Er kommt nachts heraus, um anzugreifen. Aber wir reagieren tagsüber, weil er sich hinter einer Denkweise versteckt, die unrechtmäßig ist. Also sagt Paulus, die Waffen unseres Kampfes sind mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Zerstören Sie die unrechtmäßigen Denkmuster, die es dem Feind tatsächlich ermöglicht haben, zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Vers 5. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Jede Lüge, die ich je geglaubt habe, wurde mir aufgetischt, damit ich in Frage stelle, wie er ist. Jede Lüge sollte mich dazu bringen, sein Wesen, seine Verheißung, seinen Bund in Frage zu stellen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Nehmen wir zur Veranschaulichung an, dass sich hier drin eine Armee befindet. Sie sind eine Armee, eine echte physische Armee, die einen echten physischen Kampf kämpft. Und außerhalb dieses Raums befindet sich eine feindliche Armee. Und in dieser feindlichen Armee befindet sich ein weltbekannter Terrorist, der nur zum Vergnügen und zur Freude tötet, vergewaltigt und verstümmelt. Wir stellen eine Elitetruppe zusammen und schicken sie raus. Sie schleichen sich von hinten ins feindliche Lager und nehmen diesen weltbekannten Terroristen gefangen. Und sie bringen ihn in unser Lager. Nun stellen Sie sich vor, dieser Terrorist ist hier. Und wir schulen ihn um mit seinem Eifer, mit seiner Bereitschaft, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Und wir schulen ihn, nicht gegen Gottes Absichten zu kämpfen, sondern für Gottes Absichten. Genau das ist dem Apostel Paulus passiert. Saulus von Tarsus, der darauf aus war, zu töten, wurde vom Herrn ergriffen und an die Frontlinien des Kampfes gebracht. Und er wurde zum gefangenen Gedanken, wenn Sie so wollen, der jetzt im Interesse des Königreichs Gottes arbeitet. Die Lügen, mit denen Sie und ich unser Leben lang konfrontiert werden, müssen beseitigt werden. Aber es ist nicht genug, aus den roten Zahlen herauszukommen. Wir müssen in die schwarzen Zahlen kommen. Es reicht nicht, den schlechten Gedanken zu stoppen. Er muss durch das ersetzt werden, was Gott sagt. Was sagt er hier? Jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Es bedeutet, das festzunehmen, was in mir gewirkt hat, um meine Identität zu untergraben, meine Zuversicht in Gott zu untergraben, meinen Glauben zu untergraben. Und genau das, was gegen mich gearbeitet hat, arbeitet jetzt für mich. Stärkt meinen Glauben, stärkt meine Zuversicht in Gott, stärkt mein Gefühl von Wert und Bestimmung. Das Gedankenleben wird nun zu meinem Wohl verwendet, statt gegen mich. Der erneuerte Verstand soll in gewissem Sinne das Übernatürliche einläuten. Er soll uns Zugang geben zu einem gottgefälligen Selbstwertgefühl, das unsere Seele in Gottes Wesen und Bund verankert. Und drittens, der erneuerte Verstand ist frei von Angst. Der erneuerte Verstand befähigt uns zu gottgegebener Kreativität. Hören Sie auf zu versuchen, anders zu sein. Hören Sie auf zu versuchen, originell zu sein. Fangen Sie an zu versuchen, authentisch zu sein. Künstler, die versuchen, originell zu sein, machen dumme Sachen. Aber Künstler, die daran arbeiten, authentisch zu sein, kreieren. Ich sage Ihnen die absolute Wahrheit. Sie können aus Schmerz heraus kreieren, aber es ist nie so wunderbar wie diejenigen, die aus dem Überfluss des Lebens in Christus kreieren. Jeder Fünfjährige ist ein Künstler. Aber irgendwie geraten wir in ein Bildungssystem, in dem uns beigebracht wird, der da ist ein Künstler, der da nicht. Und doch sollte Kreativität ein normaler Ausdruck des Lebens jedes Gläubigen sein. Ob sie Anwalt sind, Arzt sind, in Elternzeit sind, ob sie in einer Tankstelle arbeiten, ein eigenes Geschäft haben, es spielt keine Rolle, was es ist. Kreativität, oder lassen Sie mich dieses Wort benutzen, Authentizität wird in jedem Ausdruck der Gesellschaft benötigt. Denn es gibt einen authentischen Ausdruck dessen, wozu Gott sie geschaffen hat, nachdem die Welt sich sehnt. Und zu versuchen, andere zu kopieren, tötet das, wozu Gott uns geschaffen hat. Der erneuerte Verstand, der in uns operiert, ist frei von Angst und all dem Zeug, das uns bindet durch die Furcht, einen Fehler zu machen. Der erneuerte Verstand hat nicht so viel Angst, einen Fehler zu machen, wie davor, kein Risiko einzugehen. Die ersten fünf Reihen haben es gehört, der Rest von Ihnen nicht. Entschuldigung, nur ein Handy. Durchdenken Sie das kurz mit mir. Das christliche Leben soll sorgenfrei sein. Wie ist das überhaupt möglich? Ein Arzt hat mir eine Notiz geschrieben: Sie dürfen keinen Stress in Ihrem Leben haben. Und er schlug vor: Sorgen Sie dafür, dass Sie sich nur an einem Tag in der Woche um stressige Dinge kümmern. Selbst das ist eine Herausforderung. Also, schön, ein Tag, heute und dann morgen und dann Dienstag. Warum? Lassen Sie mich Sie in eine seltsame Geschichte mitnehmen. Wir werden sie nicht aufschlagen. In Sacharja 2 ist von vier Hörnern die Rede. Hörner sind in der Schrift Autoritäten oder Mächte. Vier Hörner, die auf die Erde losgelassen werden. Vier ist die Zahl der Erde, der Welt. Norden, Süden, Osten und Westen. Sie steht für den Planeten. Der Feind hat also vier dämonische Realitäten, Mächte genommen und sie auf die Erde losgelassen, um Gottes Volk zu entmutigen und das Werk des Evangeliums zu untergraben. Darauf läuft es wirklich hinaus. Und Gottes Antwort auf diese vier Hörner war, vier Handwerker zu entsenden. Es ist eines der seltsamsten Dinge. Vergleichbar damit, wenn Gott als erstes einen Chor in die Schlacht schickt. Die Antwort des Herrn auf diese vier Sphären von Autoritäten und Mächten, die die Erde mit einer repressiven Mentalität bedeckten, waren vier Handwerker. Anders ausgedrückt, eine weltweite Bewegung von Kreativität, eine weltweite Bewegung von wiederhergestellten, authentischen Ausdrucksformen aus einer Gottesbeziehung heraus. Das wird den Feind in Schrecken versetzen und die Wirkung dieser vier Hörner umkehren. Wie wichtig ist der Sinn Christi? Er ist wahrscheinlich aus tausend Gründen wichtig, aber einer davon ist, dass er der einzige Weg ist, dass das authentische Sie jemals bekannt wird. Er ist der einzige Weg, dass das authentische Sie je realisiert wird, von Ihnen und Ihren Mitmenschen. Der Sinn Christi ist nichts, was Ihnen übergestülpt wird. Sie wurden dafür designt. Der Sinn Christi ist der perfekt sitzende Handschuh aus dem Buch Richter. Die nahtlose Verbindung zwischen ihrem Design und dem Designer. Ich möchte folgenden Vers noch einmal erwähnen. Ich habe den Eindruck, dass er vermutlich die Schlüsselstelle für mein Leben in den letzten vielleicht 10 Jahren gewesen ist. Und das ist Johannes 15,7, wo Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Ich möchte die Predigt mit diesem Vers abschließen. Bleibt in mir. Leben Sie im spürbaren Bewusstsein von Gottes Gegenwart. Lassen Sie die Zuneigung Ihres Herzens in der Tatsache verankert sein, dass Gott mit uns ist. Immanuel, Gott mit uns. Er sagte, bleibt in mir, meine Worte bleiben in euch. Seien Sie voller Vorsatz, was das Annehmen, Meditieren und Beten über das angeht, was Gott über Ihr Leben gesagt hat. Es kann nicht passiv sein. Es kann nicht dieser gelegentliche Blick auf einen netten, inspirierenden Vers sein. Es muss das Annehmen der festen Speise des Wortes sein, damit es seine volle Wirkung entfalten kann. Kennen Sie den Unterschied zwischen Milch und fester Speise in der Schrift? Milch ist das, was beruhigt und tröstet. Feste Speise ist das, was Veränderung hervorbringt. Feste Speise wird in Hebräer 5 das Wort der Gerechtigkeit genannt. Das Wort der Gerechtigkeit, das, was in mir Veränderung hervorruft. Das anzunehmen, was Gott über mich gesagt hat, wird Veränderung und Verwandlung hervorrufen. Persönliche Verwandlung im Einklang mit dem, was Gott gesagt hat. Wie sähe es wohl aus, Römer 12,3, dem Glauben entsprechend zu denken? bleibt in mir, meine Worte bleiben in euch. Dann werden sie in die Lage versetzt, mit Gott zusammenzuarbeiten, um zu sehen, wie sein Wille und seine Absichten in und durch sie auf der Erde geschehen. Das ist der allumfassende Vers, der unser Design, unsere Bestimmung, unsere mitwirkende Rolle beschreibt, um zu erleben, wie überall um uns herum Verwandlung stattfindet. Es ist der verwandelte Verstand, der eine Person verwandelt. Es ist eine verwandelte Person, die eine Stadt verwandelt. Da besteht ein Zusammenhang. Und Sie und ich sind in diese Rolle der Partnerschaft mit dem Herrn einberufen worden. Um nicht nur mit der Erkenntnis zu leben, dass ich ohne ihn nichts tun kann. Ich will aufhören, nichts mit ihm zu tun. Ich möchte, dass Johannes 15,7 mehr und mehr mein täglich Brot ist. Bewusst und in der manifesten Gegenwart Gottes zu leben, das anzunehmen, was er über mein Leben gesprochen hat, nicht willens, eine Lüge zu glauben und in diesem Kontext zu sehen, wie sein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Bitte stehen Sie auf. You made it. Sie haben es geschafft. Why, thank you. Oh, danke. I'll take it. Ich empfange es. Das war unerwartet, aber ich habe den Pass gefangen. Das war gut, danke. Ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir Leute, Freunde unter uns haben, die keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Es ist zwingend notwendig für jeden Einzelnen von uns, in einem Bereich ständiger Hingabe zu leben. Und es gibt einige in diesem Raum und online auf YouTube, die sagen würden, Bill, ich habe keine Beziehung zu Jesus. Ich weiß nicht, was es heißt, ihm nachzufolgen, was es heißt, wiedergeboren zu sein, die Sünden vergeben zu bekommen. Aber ich will das. Ich will das Gebäude nicht verlassen, bis ich weiß, was es heißt, Frieden mit Gott zu finden. Falls Sie das sind, heben Sie bitte einfach Ihre Hand. Damit sagen Sie, ich will nicht von hier weggehen, bevor ich nicht verändert bin. Ich möchte Jesus nachfolgen. Falls sich irgendjemand in dieser Position befindet, heben Sie bitte Ihre Hand, weil ich sehen möchte, genau da, wo Sie sind und Ihre Entscheidung würdigen und mit Ihnen übereinstimmen möchte. Das Gleiche gilt für unsere Online-Familie. Es sind so viele Menschen online zu Christus gekommen. Falls Sie das sind, schreiben Sie uns bitte einen Kommentar. Wir haben Pastoren, die sehr gerne auf Ihre Kommentare reagieren und für Sie beten möchten. Lassen Sie mich beten. Für Ihr Gehirn. Jesus! Ich mache keine Witze, aber ich mache Witze. Vater, danke für den Sinn Christi. Du hast ihn uns als Erbe gegeben. Er ist auf unserem Konto. Und ich bete, dass dies eine Woche persönlicher Verwandlung sein wird, in der wir denken, was du denkst, sehen, was du siehst, fühlen, was du fühlst. Und dass sich jeder einzelne Gläubige in diesem Raum und online das, was du für uns designt hast, noch stärker zu eigen macht. Ich bete für unsere Frischbekehrten, dass sie nicht durch die Jahre des Aufruhrs und der Verwirrung gehen müssen, die so viele andere von uns durchmachen mussten, weil sie sich den Sinn Christi als unser Erbe wirklich zu eigen machen. Ich bete dafür, zur Ehre des Namens Jesus. Und jeder sagt? Amen. Amen.